Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Heute bin ich wieder nicht alleine hier, sondern Sven ist wieder dabei. Hallo Sven. Hallo. In der letzten Sendung hatten wir uns ja schon einmal unterhalten. Da haben wir über deine Tätigkeiten und die Lehre an der FH Dortmund gesprochen, wo du ja Professor bist für irgendwas mit Computern. Aber genau. Das ist nicht das Einzige, was du so machst, sondern du bist auch bei der IHK in einem Prüfungsausschuss. Genau. Vielleicht können wir das ja nochmal so ein bisschen erklären für alle die, die nicht so genau wissen, wie das mit der beruflichen Bildung funktioniert. Also wir sprechen jetzt über die Fachinformatiker, die eine berufliche Ausbildung machen, also in den Betrieb gehen, dort eine ganze Menge lernen, gleichzeitig zur Berufsschule gehen, dort auch eine ganze Menge lernen und ganz am Ende müssen sie unter Beweis stellen, was sie alles gelernt haben. Und da gibt es zum einen die schulischen Leistungen, die sie erbringen müssen. Da kriegen sie dann am Ende ihrer Ausbildung ein Zeugnis drüber, wo die Noten alle draufstehen, zwischendrin natürlich auch, und haben damit den schulischen Teil ihrer Ausbildung erworben, wenn das alles klappt von den Noten. Und gleichzeitig gibt es parallel noch eine Prüfung von der IHK. Und da wollen wir mal ein bisschen drüber sprechen, wie das jetzt ja unter Corona-Bedingungen so abgelaufen ist, weil wir beide da so ein bisschen unterschiedliche Einblicke gewonnen haben. Du bist bei der IHK in oder zu Dortmund. Von und zu Dortmund. Und ich bin bei der IHK Bochum, beziehungsweise Mittleres Ruhrgebiet nennt die sich. Und genau. Ja, da passieren die Dinge so ein bisschen unterschiedlich. Das Besondere war jetzt auch noch in diesem Durchlauf, dass Prüfer neu berufen wurden. Das passiert immer so alle paar Jahre, Alle 5 Jahre, genau. Alle 5 Jahre werden Prüfer berufen und dann setzen sich die Prüfungsausschüsse neu zusammen, wählen dann ihre Vorsitzenden, überlegen, wie sie das weitere Arbeiten alles organisieren und kommen dann so erstmalig zusammen. Entweder gibt es nicht viele Änderungen und die Prüfungsausschüsse laufen einfach so durch über die einzelnen Perioden oder aber es gibt größere Verwerfungen und Änderungen und dann ja, muss neu zusammengestellt werden. Und bei euch war das, glaube ich, so der Fall, dass da ohne große Erschütterungen eigentlich der alte Ausschuss weiterlief oder habt ihr auch irgendwie euch zusammengesetzt und mal drüber gesprochen, wie ihr jetzt weitermacht? Nö, der ist also eigentlich relativ stabil, seit ich dabei bin. Das ist so, seit 6 Jahren bin ich jetzt dabei, kam noch ein Mitglied dazu und ansonsten ist das ein ziemlich stabiler Ausschuss. Wie viele Leute seid ihr da? Wir sind auf dem Papier, glaube ich, mehr, aber so richtig aktiv sind wir zu 5. In einem Ausschuss? Genau, in einem Ausschuss. Mhm. Ja, bei uns ist das so, wir sind mehrere Ausschüsse und alle sind in so einer Minimalbesetzung, will ich mal sagen. Also 3 Leute müssen sich ja immer so paritätisch zusammensetzen aus Lehrervertreter, Arbeitgebervertreter und Arbeitnehmervertreter. Und insofern sind wir da zu dritt und bei euch teilt sich das so ein bisschen auf. Das heißt aber, ihr seid immer 3 ordentliche Mitglieder, aber es gibt keine Stellvertreter, richtig? Doch, die sind auch, also alle, die jetzt dann, sage ich mal, in einem Ausschuss ordentliches Mitglied sind, sind dann auch noch Stellvertretendes in allen anderen Ausschüssen. Ah, schlau. Und zusätzlich, dadurch, dass es jetzt wieder eine neue Berufungsphase gab, wurden die neuen Prüfer, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben bei den Ausschüssen, erstmal als stellvertretende Mitglieder eingesetzt. Mhm. In unserem Fall war das so, dass ja, bei einem Mitglied, der hatte eben Corona-bedingt anderes zu tun in seiner Firma, war auch ein Arbeitgebervertreter. Und der konnte dann sagen, nee, Prüfung, das würde er jetzt nicht schaffen. Und deswegen ist dann einer, der stellvertretendes Mitglied eigentlich ist, nachgerutscht. Und der hat dann jetzt ja, die Position eingenommen, sodass wir auch prüfen konnten. Okay. Gab es bei euch eigentlich Corona-bedingt irgendwie Ausfälle? Im Prüfungsausschuss meinst du ja. Nö, also ich habe zumindest nichts gehört. Okay, dann ist der IT-Bereich ja hoffentlich ganz robust aufgestellt, zumindest in dieser Phase. Wir haben dann auch eine sogenannte konstituierende Sitzung abgehalten und waren auch gerade schon am Überlegen, ist das eigentlich so ein offizieller Begriff oder ist das eher was Spezifisches? Haben dazu jetzt ad hoc auch nichts Offizielles gefunden, zumindest in diesem Begriff. Nur, dass irgendwie muss man seine Arbeit ja organisieren und vor allem einen Ausschussvorsitzenden wählen und einen Stellvertreter. Genau. Wie habt ihr das gemacht? Mit der Wahl? Also, oder habt ihr, der Alte hat weitergemacht? Genau, also seit ich da bin, ist das quasi immer derselbe und auch immer derselbe Stellvertreter. Das hat sich seitdem einfach nicht geändert. Ja, ich glaube, das ist auch keine schlechte Idee insgesamt. Bei uns war das vorher auch, sag ich mal so, immer der gleiche. So. Hat auch was mit einer Erfahrung, sage ich jetzt mal, zu tun. Mhm. Jetzt mussten wir aber tatsächlich wählen, weil wir ganz neu zusammengesetzt waren. Und ja, da hat dann ein Kollege hat dann den Vorsitz übernommen und ich war dann Stellvertreter. Oh ja, und das dritte Mitglied war ja gerade erst neu hinzugekommen. Dem wollten wir jetzt noch nicht sowas zumuten, sondern das, ja, er hört sich jetzt auch ein bisschen größer an, glaube ich, als es ist letztendlich. Zumindest ist das in unserem Falle eine Tätigkeit, die so, es ist die Hauptansprechperson der IHK. Wenn etwas ist an Informationen, leider manchmal auch die einzige Ansprechperson. Also leider gibt es manchmal Informationen, die nur an den Vorsitzenden gehen, die aber besser bei allen Ausschussmitgliedern aufgehoben wären. Da gibt es manchmal so ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten. Bei euch ist das wahrscheinlich, wie ist das bei euch geregelt? Gibt es da auch Infos, die nur an den Vorsitzenden gehen und der leitet das an euch weiter, oder? Ja, das ist mal so, mal so. Also wir kriegen tatsächlich auch E-Mails von der IHK bei so wichtigen Dingen wie die Neuregelung der IT-Berufe. Da haben wir auch ein bisschen was zugekriegt. Aber viele Dinge landen dann tatsächlich beim Vorsitzenden, der uns das dann weitergibt. Mhm. Aber auch in die andere Richtung, wenn etwas ist, dann regeln wir das meistens über den Vorsitzenden, dass der dann quasi in Vertretung für uns mit der IHK spricht. Mhm. Okay, dann ist also irgendwann die Sitzung gewesen, man hat sich dann gefunden, es gibt einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter, es ist auch klar, wie die Korrekturen aufgeteilt werden, es gibt ja eine schriftliche Prüfung, also sowas wie eine Klassenarbeit, Klausur, sowas in der Richtung und es gibt ein Projekt, was die Prüflinge durchführen müssen und zu diesem Projekt gibt es eine Dokumentation, eine Präsentation und ein Fachgespräch. Und all das muss vom Ausschuss beurteilt werden oder begutachtet werden. Und das, ja, muss man sich irgendwie so ein bisschen aufteilen, denn es sind nicht wenige Dokumentationen und Prüfungen, die da durchgeführt werden. Und es muss dann auch immer so ein Mehr-Augen-Prinzip gilt dann da, dass also mindestens zwei Prüfer mal drüber schauen, Erstkorrektor, Zweitkorrektor und dann wird das ja alles im Wesentlichen so verteilt. Und das kann man in so einer Sitzung auch ein bisschen festzurren, damit man da eben seine Spielregeln dann hat. Okay, jetzt wissen wir ja so ungefähr, wie die Prüfung abläuft. Jetzt können wir ja mal so exemplarisch die einzelnen Phasen von dieser letzten großen Prüfung, nämlich dem Projekt, mal so ein bisschen durchgehen. Und das beginnt mit dem Antrag. Also ich muss mein Projekt erstmal beantragen und sagen, was ich machen möchte. Wie läuft das denn bei euch ab, diese Antragsphase? Wie macht ihr das? Also, da habe ich relativ wenig mit zu tun, zum Glück. Da gibt es ein System, ich glaube, das ist das gleiche wie bei euch, also ein sehr unrühmliches System. Da habe ich mich tatsächlich genau einmal eingeloggt, bin kreidebleich geworden und habe mich wieder ausgeloggt und war dann froh, dass die drei ordentlichen Mitglieder diese Arbeit komplett übernehmen. Das heißt, die gucken dann da drüber, lesen die Anträge, prüfen die nach gewissen Kriterien und zwischendurch wird dann auch mal einer abgelehnt oder man muss Rücksprache halten. Das ist tatsächlich aber ein Prozess, wo ich total außen vor bin. Mhm. Bin ich nicht immer ganz zufrieden mit, ehrlich gesagt. Es kommt auch immer mal so vor, dass ich dann hinterher eine Arbeit lese, wo ich denke, oh, das ist aber eigentlich als Thema so ein bisschen dünn. Wieso wurde der Antrag angenommen? Nun habe ich aber die Arbeit nicht gemacht und darf mich dann eigentlich auch nicht beklagen. Aber es macht durchaus, ich denke immer mal wieder, es würde auch Sinn machen, dass ich einfach mal in dieser Phase mal mitmache. Aber das ist im Moment hier unseren ordentlichen drei Mitgliedern überlassen. Gab es denn jetzt Corona-bedingt, weißt du, ob es jetzt mehr Probleme gab? Wobei, nee, das war ja vor der Corona-Geschichte, ne? Also diese Antragsphase, die war schon deutlich vor irgendwelchen Schließungen. Insofern ist das da dann schon eher abgehandelt worden. Bei uns ist das so, dass sich das immer so ein bisschen aufteilt. Also wir sind alle drei irgendwie involviert, lesen uns die Anträge durch, auch über dieses schöne System, was du angesprochen hast. Es ist funktional, sagen wir es mal so. Man trägt da verschiedene Textfelder ein, was will ich machen, welche Ressourcen benötige ich, was brauche ich am Ende für die Präsentation. Und ja, wir gucken uns das an, versuchen im Wesentlichen das nachzuvollziehen. Hauptsächlich eben inhaltlich. Versuchen zu gucken, ist eine Eigenleistung erkennbar in diesem Projekt? Gibt es eine gewisse fachliche Tiefe? Das ist wahrscheinlich das, was du da gerade angesprochen hast, sich manchmal fragt, meine Güte, warum habt ihr das jetzt durchgelassen? Manchmal stellt sich auch erst später heraus, wenn man dann das Projekt sieht, dass man denkt, oh, das ist jetzt aber nicht so geil, wie im Antrag eigentlich erstmal gedacht. Kann aber auch genau andersrum sein. Man denkt erstmal, meine Güte, das wird ja wohl nicht viel werden, denken wir. Und dann gibt es doch ein ziemlich cooles Projekt. Kann in beide Richtungen ausschlagen. Das Problem ist, es gibt wahrscheinlich nicht dann unbedingt einen Ablehnungsgrund. Und deswegen sagt man, gut, dann müssen wir es jetzt eben erstmal durchwinken. Und ja, Ablehnungsgründe wären sowas wie zu geringe fachliche Tiefe. Also wenn man feststellt, ich google den Begriff einmal, dann kriege ich ein Tutorial und habe das an einem Nachmittag durch, dann wäre das kein gutes Projekt. Denn sie haben ja eigentlich 70 Stunden Zeit dafür, das durchzuführen. Und in diesem Zeitrahmen sollte das auch ungefähr sein. Auch sowas wie Betrachtungen der Wirtschaftlichkeit sollten drin enthalten sein. Möglichkeiten, eigene Entscheidungen zu treffen. Also auch nicht gut ist so eine reine Auftragsarbeit, wo der Chef sagt, mach das so und so und so. Sondern es müsste eine Möglichkeit geben, an irgendeiner Stelle auch mal zwischen unterschiedlichen Alternativen auswählen zu können. Wir hatten auch jetzt nicht übertrieben viele Ablehnungen, beziehungsweise es waren keine Ablehnungen, sondern in erster Linie Ablehnungen, weil wir, also die Fälle, die wir abgelehnt haben, da haben wir das Projekt nicht verstanden. Das wurde einfach so oberflächlich geschildert, dass man jetzt nicht erkennen konnte, ob das jetzt eine fachliche Tiefe hat, oder manchmal werden auch Begriffswelten benutzt, die aus einer betrieblichen Welt dann kommen, in der wir nicht drin stecken, weil wir zum Beispiel die Produkte der Firma dann nicht kennen. Und es sollte immer so formuliert sein, dass man das mit einer allgemeinen IT-Ausbildung nachvollziehen kann. Und wenn dann da Begrifflichkeiten verwendet werden, dann versteht man es einfach nicht und dann muss das nochmal überarbeitet werden. Manchmal hilft es, wenn man anruft und dann mal drüber redet. Es ist meist so, dass die Prüflinge das dann viel besser da auf diese Art und Weise schildern können und dann haben sie nochmal eine Gelegenheit, das nochmal aufzuschreiben und dann war das auch bei uns so, dass die jetzt dann tatsächlich angenommen wurden. Nach der Überarbeitung, ich weiß nicht, wir hatten dann 10 Stück waren es am Ende. Bei euch? Wie viele hattet ihr? Das müssten so 26 gewesen sein. Ja, auf die 5 dann verteilt. Okay. Genau. Ja, und dann ist man erstmal raus als Ausschuss. Dann ist der Prüfling in der Pflicht, das Projekt durchzuführen. Da hat er dann auch erstmal ein paar Wochen bis Monate Zeit, das Ganze zu machen. Bei uns passiert da eigentlich nichts. Bei euch gibt es da irgendwie während der Durchführungszeit? Nein. Ich meine, gehört zu haben, man dürfte wohl als Ausschuss auch einfach mal so in den Betrieb gehen und sagen, zeig mal, was du so hier gerade machst. Ist aber, ich glaube, in der Realität noch nicht passiert. Ist eine Zeitfrage, ne? Dass man da mal eben so in den Betrieb geht. Mhm. Und auch, ob der Prüfling dann zu diesem Zeitpunkt daran arbeitet. Es kann ja auch sein, dass der sich einmal in der Woche damit beschäftigt und jetzt nicht in einem durcharbeitet. Er hat ja, wie gesagt, diese 70 Stunden und die kann er sich ja frei einteilen, wo er die dann dahin setzt. Und dann kann es eben sein, dass man jetzt gar nichts sieht. Und ja, also ist vielleicht auch für so mehr handwerkliche Ergebnisse gedacht. Wie gesagt, bei uns spielt es keine große Rolle. Wir lassen die machen und es gab auch eigentlich nie irgendwelche Rückfragen. Zumindest jetzt nicht an unseren Ausschuss direkt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Auch keine Kontakte wahrscheinlich. Nee, also wir hatten diesmal so ein paar Kontakte, die so darum gingen, wo soll ich die Projektdokumentation hinschicken? Wann muss ich die überhaupt abgeben? Also man merkte schon, dass irgendwie anscheinend Informationskanäle, die sonst da sind, irgendwie fehlten. Vielleicht, weil die Prüflinge dann mit ihren Auszubildenden, mit ihren Ausbildern weniger Kontakt hatten am Ende. Ich weiß es nicht genau, aber das ist schon auffällig gewesen, dass diesmal tatsächlich mehr so Mails kamen, die direkt an uns auch gerichtet waren mit, wo soll denn die Dokumentation hingeschickt werden? Ja, ist interessant, denn das ist so etwas, was wir häufig dann in der Berufsschule abarbeiten. So formale Fragen. Tatsächlich dann, ist das Diagramm hier in Ordnung? Soll ich das einbauen? Soll ich das in den Anhang packen? Ist das zu ausführlich? Kann man das nachvollziehen? So, solche Fragen kommen dann da häufiger. Mag jetzt aber eben daran liegen, dass es ja ausgefallen ist oder eben nur remote stattgefunden hat und so diese mal eben kurz Gespräche unter vier Augen, die haben eben jetzt gefehlt. Das hört sich so danach an. Auch Deutschlehrer haben sich bei uns immer mal angeboten zu sagen, wenn du mal einen Rohentwurf hast, schick das mal zu, dann kann ich zumindest grob mal draufschauen. Auch das ist immer ganz ein guter Tipp, das selbst mal Leuten zu geben, die überhaupt nicht vom Fach sind, ob man das überhaupt lesen kann oder ob es einfach voller sprachlicher Fehler ist. Das ist, ja, es ist einfach ein No-Go, sage ich jetzt mal. Ja, Dokumentation hattest du angesprochen, die müssen irgendwie verfasst werden. Da setzen sich die Prüflinge dann während der Prüfungszeit, also innerhalb der 70 Stunden, eigentlich hin und verfassen da eine Dokumentation von, tja, und jetzt ist die Frage, wie umfangreich ist denn so eine Dokumentation? Ach, viel zu umfangreich, wenn du mich fragst. Also, wir haben da jetzt mit Anhang auch mal so 60 Seiten Pamphlete vorliegen. Ja. Aber eigentlich, sag ich mal, so normal ist so rund um die 30 Seiten. Mhm. Das ist so der Normalumfang. Also bei uns steht 15 Seiten, sollen es sein, wenn man mal so Titelbild und Inhaltsverzeichnis tralala abzieht. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, einen Anhang dran zu packen. Und das sollte insgesamt nicht mehr als 30 Seiten insgesamt dann ergeben. Ist das also eine Vorgabe in der Prüfungsordnung oder wo hast du das? Nee, ich glaube, das steht in der Handreichung drin. In der Handreichung, okay. Genau, da gibt es so ein paar formale Angaben. Und da sind diese 15 Seiten, das ist so unser Rahmen, in dem sich diese Dokumentation bewegen soll. Und ja, Teil der Leistung ist es eben auch, das auf diese 15 Seiten dann dargestellt zu bekommen. Und ja, ein Problem ist, dass ja dadurch, dass man diese 15 Seiten hat plus Anhang, dass man immer mehr Inhalte, die eigentlich wichtig und wesentlich sind, dann in diesen Anhang reinpresst. Ja. Und ja, das ist uns jetzt mehreren Ausschüssen negativ schon aufgefallen. Jetzt überlegen wir das auch in der Handreichung dann noch anzupassen, dass wir da so einen Passus aufnehmen, dass diese 15 Seiten in sich lesbar sein müssen, ohne vor- und zurückblättern, sondern das muss quasi in sich konsistent sein und nur das wird dann auch bewertet. Und wenn man zum Beispiel wesentliche Dokumente nur im Anhang hat, dann kann das auch zum Abzug führen. Und erschwerend kommt noch hinzu, dass wir die Dokumentationen häufig nur als PDF bekommen. Und wer schon mal mit PDF so ein bisschen rumgeblättert hat oder eben auch nicht, der merkt, wie Käse das ist. Manchmal kann man irgendwo draufklicken und dann springt man dahin. Häufig kommt man aber nicht wieder zurück. Also diese Zurückfunktion gibt es häufig nicht. Manchmal sind aber auch die Teile dann nicht anklickbar. Da steht dann zwar Seite 17 oder Anhang A, aber wenn man draufklickt, dann kommt man nicht zu Anhang A, sondern man muss dann selber dahin scrollen. Und das ist einfach unglaublich nervig und erschwert den Lesefluss. Also hoffen wir mal, dass wir das reinbekommen und dass damit auch die Dokumentation in Zukunft besser werden. Sehr interessant. Ich habe jetzt gerade einfach mal parallel in unsere Handreichung reingeschaut. Da steht tatsächlich drin, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung 35 bis 40 Seiten. Das steht also tatsächlich vom Umfang her auch leider schon so viel drin. Dann steht aber direkt drunter Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Erklärung und Anhang zählen nicht zum Seitenumfang. Mhm. Und beim Anhang steht noch der Anhang, falls erforderlich mit praxisbezogenen Unterlagen und Dokumenten, zum Beispiel Abnahmeprotokolle, Tabellen, Grafiken, Screenshots, Quellcode, Dieser Anhang sollte nicht aufgebläht werden. Auch sehr schön. Guter Hinweis. Und die angehängten Dokumente sind neben der Kundendokumentation auf maximal 10 Seiten zu beschränken. Welche Inhalte jetzt? Der Anhang ist auf 10 Seiten zu beschränken. Also da wäre mir schon der Passus, den du da genannt hast, lieber, weil es natürlich hier jetzt zwar so eine Obergrenze gibt, aber diese inhaltliche Aussage, ne? Bitte wichtige Sachen. Noch schlimmer, hier steht ja sogar Tabellen, Grafiken, Quellcode. Mhm. Das ist ja eigentlich was man im Text haben will, weil man nicht dauernd den Lesefluss unterbrechen will, um dann in den Anhang zu schauen. Das ist, finde ich, sehr interessant, weil die bringt eigentlich die Prüflinge hier da so ein bisschen auf die falsche Fährte, finde ich. Ich lese nochmal den entsprechenden Abschnitt in der Handreichung für Bochum. Da steht, der prozessorientierte Projektbericht ohne Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Anlagen und Anhang darf in den Ausbildungsberufen, da sind ein paar aufgeführt, unter anderem Fachinformatiker, nicht mehr als 10 DIN A4 Seiten und im Ausbildungsberuf Fachinformatiker, Fachrichtung Anwendungsentwicklung, nicht mehr als 15 A4 Seiten umfassen und muss in einer 11-Punkte-Schrift erstellt werden. Dann stehen hier noch so linker Randabstand und solche Geschichten. Projektdokumentation mit einem Umfang von mehr als 40 Seiten werden vom Ausschuss zurückgewiesen. Interessant. Unangemessene Anlagen sind direkt nebeneinander. Führen zur Abwertung der Dokumentation. Und dieses unangemessene Anlagen, das müssen wir jetzt noch so ein bisschen genauer beschreiben. Aber tatsächlich, ich war mir jetzt so ein bisschen unsicher. Das klafft schon stark auseinander. Also bei euch 30, Wahnsinn, bei uns 15. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Hinweis an die IHK-Wert, dass das mal vereinheitlicht wird. Denn das sollte ja keinen Unterschied machen, ob ich jetzt in Dortmund oder in Bochum geprüft werde. Genau. Okay. Ja, auch überhaupt. Hier ist gerade Randale. Ich höre. Da gibt es Widerspruch. Widerspruch höre ich da. Hat nichts mit IHK-Prüfung zu tun. Na, das glaubst du. Okay, also die Dokumentation wird verfasst, wird von uns gelesen. Es gibt dann immer einen Erst- und einen Zweitkorrektor, die sich dann auf eine Note irgendwie einigen. Wie kommt ihr denn da zu einem Ergebnis, wenn ihr da jetzt zwei Bewertungen habt? Tatsächlich ist das so, unser Vorsitzender, der macht da wahnsinnig viel Arbeit. Der guckt in die Anträge alle vorher einmal rein und macht sich so ein kleines Stichwortverzeichnis, worum es technisch so geht. Ja, dann guckt er zum Beispiel Webtechnologien, das ist interessant für Sven und unsere Lehrerin, die kennt sich mit Datenbanken aus und so weiter. Ne? Dann versucht er das schon nach Skills zu verteilen und weist dann so die Erst- und Zweitprüfer zu. Das ist erstmal ziemlich gut. Dann korrigieren wir. Wir haben ein Sheet, wo wir quasi unsere Noten eintragen und dann schauen wir, ob die zu weit auseinanderklaffen. Ja, da muss man vielleicht nochmal reden. Ist aber super selten so. Erstaunlicherweise liegen wir immer echt nah beieinander. Aber manchmal passiert das halt, dass einer eine Arbeit sehr, sehr positiv sieht und der andere nicht so positiv. Und typischerweise, wenn wir so eine Note auseinanderliegen, dann reden wir nochmal drüber. Ansonsten gehen wir tatsächlich mit diesen beiden Noten dann in die Prüfung normalerweise. Okay, interessant. Also bei uns ist es ähnlich. Die Zuteilung der Dokumentation, das ist mehr so auf Interessensbasis. Also da ja alle in der Antragsphase dabei waren, wissen die auch, was eben interessant ist und was man sich dann da greifen mag, wo man seinen Schwerpunkt vielleicht sieht. Am Ende, da wir aber auch nur drei Leute sind und jeweils irgendwie Erst- und Zweitkorrektor man haben muss, ergibt sich auch nicht so viel Auswahl, also höchstens irgendwie so 3, 4, die man dann sagen kann, nee, die will ich aber auf keinen Fall. Den Rest muss man sowieso irgendwie lesen und verstehen und insofern ist das jetzt nicht so kritisch. Und bei uns ist es auch so, dass wir die Ergebnisse sammeln und vorher dann schon mal uns vermelden, sage ich mal, dass wir wenn wir feststellen, wir sind zu nah auseinander, dass man da noch mal ins Gespräch kommt kurz, um sich irgendwie zu einigen und ansonsten macht man das am Tag der Präsentation. Dass man dann da guckt, wie sieht das Ergebnis aus, was hast du in der Doku, wir nehmen dein Ergebnis oder wir nehmen meins, man einigt sich dann da oder wenn man sich nicht einig wird, findet man irgendwie einen Mittelwert, aber wie du sagst, tatsächlich ist es erstaunlich, dass man da häufig zu sehr ähnlichen Ergebnissen kommt und sich da keine größeren Abweichungen ergeben. so grob landet man. Also eine sehr gute Arbeit ist bei beiden dann sehr gut. Eine extrem schlechte Arbeit ist dann auch bei beiden schlecht. Und auch das Mittelfeld, das findet man recht gut heraus. Ist auch eine Aufgabe eines Prüfungsausschusses, sich so irgendwie einzuspielen. Dass man weiß, worauf man ja dann jetzt so jeweils noch achten sollte und dass man dazu ja ähnlichen Ergebnissen dann kommen kann. Da hilft auch, ich meine, ihr habt auch so eine Tabelle, ne? Also in der Handreichung gibt es so ein Bewertungsschema, was wir alle benutzen. Und das ist erstaunlich gut und das hat aber auch einen erstaunlich nivellierenden Effekt, sag ich mal. Ja. Also selbst wenn ich da in einzelnen Bereichen, sag ich mal, zum Beispiel in dem formalen Bereich ein bisschen schlechter bewerte, dann hat das nicht unbedingt starke Auswirkungen auf die Gesamtnote oder die Gesamtbewertung. Und man hat eben auch das Gefühl, dass durch diese Tabelle, die ja alle benutzen, wir dann auch so zu ähnlichen Ergebnissen kommen tatsächlich. Ja, interessanterweise bei euch, ich habe mal gerade reingeschaut, ist die eigentliche Durchführung, die wird mit 30% in der Gesamtnote berücksichtigt. Und dann gibt es noch so andere Punkte wie die Gestaltung, die Dokumentation, Beschreibung der Ausgangssituation, eine Planung und so weiter. Das ist bei uns fast ähnlich mit etwas anderer Gewichtung. Also da gibt es dann zum Beispiel bei der Durchführung sind es 40% bei uns. Oh, okay. Also das wird stärker einbezogen in diese Gewichtung. Auch da fällt mir jetzt auch nicht so sinnvoll, das irgendwie auseinanderklaffen zu lassen. Es ist aber trotzdem so vom Gedanken her geht es in eine ähnliche Richtung. Sind auch die gleichen Punkte, glaube ich sogar. Was mich am Anfang so ein bisschen schockiert hat, ist die geringe Gewichtung der eigentlichen Durchführung. Dass man, sage ich jetzt mal so, mit einer schönen Doku noch so viel rausreißen kann, auch wenn es eigentlich inhaltlicher Mist ist. Absolut. Das ist sehr auffällig, dass wenn jemand wirklich ein schwaches Projekt gemacht hat, aber ringsrum formal alles perfekt ist, dann kriegt man eine verhältnismäßig gute Note eigentlich. Tatsächlich, Ja, also ja, das ärgert mich, aber das ist jetzt einfach irgendwie so eine Vorgabe und letztendlich will man ja auch, dass am Ende der Ausbildung die Leute durchkommen. Also da will man ja jetzt nicht groß sieben, sondern das ist ja dann quasi nur noch so eine Bestätigung der Leistung und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man das da so ein bisschen versucht hat, durch weichere Faktoren noch so ein bisschen aufzuheben, dass auch so ein planerischer Aspekt noch mal stärker ins Gewicht genommen wird und nicht einfach, ich hack jetzt einfach mal drauf los, guck mir gar nicht an, was es da sonst noch so gibt und der Kunde kriegt auch keine Doku. Insofern ist das schon gar nicht so schlecht, das so zu gewichten letztendlich. Auf jeden Fall. So. Dokumentation wurde dann verfasst. Ihr erhaltet die dann per Papier auch noch zugeschickt, oder? Ja, genau. Das ist eigentlich sehr schön. Ich kriege die also in meinen Briefkasten in der Fachhochschule. Der quillt dann immer 2-3 Wochen lang dauernd über. Aber das ist eigentlich sehr schön, weil dann hat man da Papierdokumente. Andererseits muss ich die auch lagern, nachdem alles aus ist. Also die IHK nimmt die nicht zurück. Ich habe mal gefragt, die haben dann gesagt, nee, lassen Sie mal, aber Sie müssen das aufbewahren, Sie dürfen das nicht wegschmeißen, das ist Prüfungsunterlage. Oha. Das heißt, tatsächlich habe ich hier im Moment zu Hause ein eigenes Regal, wo ich die archiviere. Das ist der Nachteil, ne? Das wäre natürlich bei einem PDF nicht so, aber ich finde, für die Korrektur mit einem Rotstift hinzusetzen oder einen Grünstift, ist das eigentlich schon sehr angenehm, wenn man da so ein Papierding hat. Bei uns ist es, wir können es anfordern, indem wir bei der Beantragung, wenn wir das genehmigen, gibt es da so ein Freifeld, wo man noch eine Info an den Prüfling schicken kann. Und da könnte man eintragen, bitte eine ausgedruckte Version schicken, jeweils an. Und dann geben wir da unsere Anschriften an. Das hat sich auch immer mal wieder geändert. Irgendwann hat es mal die IHK ausgedruckt und uns zukommen lassen. Irgendwann hieß es, nee, das gibt's aber nicht mehr. Also irgendwie ist das, Ich weiß auch nicht, ich bin mir unsicher, ob das noch so das zeitgemäße Format ist. Also für so eine IT-Ausbildung insbesondere, dass man am Ende so ein Papierdokument verfasst oder eben ein PDF und das abgibt, ob das so der betrieblichen Wirklichkeit dann irgendwie auch entspricht. Oder ob man da nicht, ich weiß nicht. Wiki. Genau, also irgendwie was Wiki-artiges oder eine Webseite oder irgendein Online-Medium erstellen müsste, wo man vielleicht dann auch mal irgendwas mit Ton und Bild reintun kann in so ein Ergebnis. Stimmt. Gerade wenn es irgendwie um sowas geht wie Spiele, dann könnte ich das ja auch mal sogar spielen im Browser und müsste dann nicht dann erst warten, bis es in der Präsentation dann gezeigt wird. Ich weiß aber auch nicht, ob das irgendwie festgelegt ist an irgendeiner Stelle. Wahrscheinlich heißt es einfach nur Dokumentation und welche Form die hat, würde ich mal vermuten, ist jetzt nicht erstmal festgelegt. Da würde ich mir aber auch ja vielleicht hier und da mal was anderes wünschen. Aber letztendlich ist es irgendwie immer ein Dokument, entweder virtuell so als PDF oder auf Papier. Und du bist auch der Papier-Fan? Ja, also schon. Eigentlich finde ich es ganz gut. Mit dem Nachteil, den ich erwähnt habe, ne? Regalplatz und Aufbewahrungsfristen, aber eigentlich finde ich das da immer ganz angenehm. In der Fachhochschule habe ich auch Projektarbeiten, die kommen sehr auf PDF. Das mache ich dann auch mit dem iPad und so einem Stift. Die drucke ich dann nicht extra aus, tatsächlich. Aber wenn ich sowas als Papier bekomme, dann nehme ich das auch gern. Dann ist das auch mein Primärmedium zum Lesen und Anmerkungen machen. Und der Rest bei euch im Ausschuss? Sind die auch alle auf Papier oder? Die haben auch alle Papier, soweit ich weiß. Okay. Ich glaube, unser Vorsitzender scannt die Dinger tatsächlich ein. Ach nee, muss er ja gar nicht. Die werden ja nochmal elektronisch im Portal hochgeladen. Ne? Also der archiviert die auf jeden Fall. Aber ich meine, alle lesen die Papierversion. Okay. Also es gibt bei uns unterschiedliche Fraktionen, deswegen frage ich nochmal so nach. Die einen sagen, ach komm, bleib mir weg mit dem Papier, ich will PDF haben. Und die anderen sagen, wie PDF, damit kann ich überhaupt nichts anfangen, ich muss das hier ausgedruckt sehen, ich muss da hin und her blättern können, meine Anmerkungen machen etc. Und manche wechseln auch die Fraktion, also die merken dann nach dem ersten, zweiten Durchlauf auf PDF so, nee, ich will das doch lieber wieder in ausgedruckt haben. Oder in die andere Richtung. Aber man merkt da auch schon so, PDF ist nicht einfach die bessere Variante, nur weil es jetzt digital vorliegt. Und bei uns gibt es da schon so eine Zweiteilung in zwei Lager. Ganz interessant, dass das bei euch jetzt nicht so der Fall zu sein scheint. Nö. Dass da Papier dann doch die präferierte Variante ist. Was ich auch schade finde, ist, dass man so wenig Quellcode sieht. Also ich habe bei den Fachhochschulprojektarbeiten, da muss man tatsächlich auch Quellcode beilegen. Das ist nicht immer so, dass der funktioniert. Wenn das jetzt ein Projekt in einem Firmenkontext war und man klinkt da was in irgendein System ein, was in der Firma läuft, kann das nicht funktionieren. Aber selbst bei diesen Arbeiten, da kriegt man dann so eine, weiß nicht, CD oder USB-Stick oder irgendein Download, wo der Quellcode drin ist. Und selbst wenn er nicht zum Laufen zu bringen ist, kann man sich den mal anschauen. Mhm. Und da lernt man auch eine ganze Menge. Ne? Man sieht zum Beispiel, kann man einfach mal so ein paar Snippets rauskopieren und mal googeln. Mal schauen, ob die bei Stack Overflow auftauchen. Oha, oder ja. man kann schauen, wurde da dokumentiert. Ne? Also da kann man auch noch mal die handwerkliche Qualität, ne, des Werkstücks, das ist ja der Code und nicht der Text eigentlich, könnte man sehen. Aber das passiert eigentlich nicht so bei den IHK-Arbeiten. Ne? Also wenn man Glück hat, hat man eine Demo oder Screenshots in der Präsentation, zu der wir gleich kommen. Aber so im Vorhinein, dass man mal Code sieht, das ist eher selten. Das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Ja, absolut richtig. Also auch das ist etwas, was ich da vermisse, was auch bei, auch häufig zum Beispiel in diesem PDF-Textformat überhaupt nicht funktioniert. Also selbst wenn ich merke, die haben sich Mühe gegeben und haben da Quelltext reingepackt, dass der dann so ganz wild umgebrochen wird, weil die Zeilen zu lang sind und dann haben sie sich auch nicht so viel Mühe gegeben, das nochmal vernünftig neu einzurücken, sondern das wird dann meist so reinkopiert. Manchmal auch aus Entwicklungsumgebungen heraus und dann ist der Hintergrund dunkel und man kann das überhaupt gar nicht so richtig entziffern. Manchmal sind es auch Screenshots und dann sieht man auch Selektionsrahmen da drumherum. Also, und Zeilennummern von 715 bis 730. Ja, oder die Rechtschreibprüfung unterschlängelt wild was. Also deswegen, da merkt man, das läuft so auseinander. Und das ist absolut richtig. Ich würde auch gerne Quelltext sehen, auch Testfälle, sowas in der Richtung. Gibt es sowas wie irgendwie auch Gedanken zum Deployment irgendwie? Gibt es ein Repository, was ich da sehen könnte mit Commit-Messages, mit einem Verlauf des Quelltextes? Also das wären so Dinge, die jetzt bei einem Softwareprojekt, sage ich jetzt mal, 2020 durchaus interessant wären, das auch in der Gesamtschau dann nochmal zu sehen. Auch vielleicht haben mehrere Leute daran mitgewirkt, was ja nicht unbedingt schlimm ist, wenn man jetzt sagt, ich teile das auf in Frontend- und Backend-Entwicklung, aber man könnte es im Repository zum Beispiel sehen, dass da Leute unterschiedlich gearbeitet haben und vielleicht sich auch irgendwie Issues da gegenseitig markiert haben. Also dass da mehr noch so ein Projektverlaufsgedanke wirklich erkennbar ist und der nicht nur im Projektbericht behauptet wird. Denn erstmal, was sie da so reinschreiben, auch was so Abnahmen und so angeht, und der Chef war am Ende natürlich immer begeistert und das Projekt wird jetzt auch produktiv schon eingesetzt und die ersten Kunden sind auch ganz aus dem Häuschen. Das muss ich erstmal glauben oder eben auch nicht, aber ich kann es jetzt nicht einfach so anzweifeln. Aber mir fehlen dann die Hinweise, die Belege dafür. Und Quelltext wäre so eine Minimalanforderung, da wäre mehr möglich, aber dann verlässt man, glaube ich, PDFs oder eben gedruckte Dokumentation, das muss dann anders nachgeliefert werden. Eine mögliche Nachlieferung ist ja die Präsentation und das Fachgespräch. Genau. Da stellen dann die Prüflinge ihr Werkstück einmal vor. Wie läuft das denn sonst bei euch ab und wie ist es in dieser Runde bei euch abgelaufen? Also normalerweise gibt es bei uns dann Termine für die Prüfungen. Jetzt bei sowas wie 26 Leuten, wie wir sie jetzt hatten, sind das dann meistens 3 Tage. Also wir machen schon recht volle Tage mit so, bis zu 10 Prüfungen. Die ziehen wir dann durch. Allerdings muss man dazu sagen, wir sind dann auch nicht nur zu dritt vor Ort. Also nicht nur die ordentlichen Mitglieder, auch die unordentlichen. Also in Wirklichkeit die Stellvertreter, die sind dann auch vor Ort. Also wir sind meistens zu fünft oder zu viert, sodass man sich auch mal in einer Prüfung zurückhalten kann. Dann ist das nicht ganz so anstrengend, wie das jetzt klingt. Und dann treffen wir uns. Die Prüflinge bekommen ja eine Einladung von der IHK zu den Terminen. Zumeist machen wir das in Unternehmen, die hier vor Ort ansässig sind. Die stellen dann Räume und teilweise auch gute Verpflegung für uns. Und dann machen wir diese Prüfungen im Halbstundentakt. Die dauern ja 30 Minuten vor Ort. Wir sitzen alle da. Die Prüflinge kommen nacheinander rein, haben dann meist einen Laptop mit und stöpseln das an den Beamer und los geht's. Mhm. Und das war natürlich dieses Mal alles etwas schwieriger. Es gab bei uns relativ viele Überlegungen, wie kann man das machen. Die IHK hat so einen Wisch rumgeschickt, wo man unterschreiben musste, dass man, ja, was stand da eigentlich drin? So genau kann ich es gar nicht wiedergeben. Es klang auf jeden Fall etwas komisch. Da musste man so ein bisschen unterschreiben. Ja, die IHK ist nicht verantwortlich, wenn irgendwer sich infiziert oder so. Mhm. Das hat zu so ein bisschen Unruhe geführt, sodass bei uns dann gerade die älteren Prüfungsausschussmitglieder gesagt haben, nee, machen wir nicht. Also wir wollen jetzt hier nicht vor Ort. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. In der jetzigen Lage alles recht unklar gewesen. Und dann hat sich unser Vorsitzender da sehr verbogen, dass wir das quasi komplett online machen konnten. Also ich sag mal hybrid online. Also wir konnten die ganze Zeit quasi remote zugeschaltet sein und unser Vorsitzender, der war dann jeweils mit den Prüflingen vor Ort. Deswegen Hybrid. Mhm. Und was habt ihr da zunächst mal finde ich das tatsächlich auch komisch, sich als IHK da irgendwie mit so einem Wisch absegnen zu wollen. Das hört sich irgendwie nach irgendeiner rechtlichen Geschichte an, mit der man sich da irgendwie was absichern wollte. Und am Ende muss man immer auch noch sagen, das ist ja ein Ehrenamt, diese Prüfertätigkeit. Wir sind nicht Angestellte der IHK in irgendeiner Form. Wir werden berufen so als Ausschussmitglieder und machen das dann ehrenamtlich. Es gibt eine Aufwandsentschädigung, die wir dafür bekommen, aber kein Gehalt oder eine Entlohnung in irgendeiner Form. Und so lose das, sage ich jetzt mal, von der einen Seite ist, so schwierig wird es dann natürlich, wenn man dann solche Dokumente auf einmal einfordert, vielleicht auch so plötzlich. Also hört sich für meiner Seite auch ein bisschen ungeschickt an. Gab es bei uns auch tatsächlich nicht diese Dokumente. Da bin ich auch froh drum. Denn wie du auch sagst, ich hätte vermutet, das hätte bei uns einen Shitstorm gegeben. Also da wären die Leute auf die Barrikaden gegangen und hätten gesagt, nee, also tschüss, das geht so gar nicht. Wenn man die Prüfung jetzt irgendwie durchführt, dann das wäre ja so, als würden wir von unseren Schülern oder wenn du als Geschäftsführer die Leute in den Betrieb holst und da erstmal die absegnen lässt, ja, wenn du krank wirst, ist aber deine eigene Schuld. So. Genau. Also das, ja, finde ich nicht gut. So. Aber interessant, dass ihr das mit dieser Hybrid-Variante hinbekommen habt. Also ein Ausschuss, der Vorsitzende war vor Ort und der Prüfling auch. Genau. Und genau. Der Rest, was meinst du mit zugeschaltet? Also konnte der Prüfling euch sehen? Ihr konntet den Prüfling sehen? Wie war das mit dem Hören in beide Richtungen und wie wurde das technisch umgesetzt? Genau, also wir haben das per Microsoft Teams gemacht. Das vorher hatten wir mal Skype Business probiert, das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Das scheint irgendwie so halbtot zu sein als Lösung, war mir vorher auch nicht so richtig bekannt. Ja. Und weil das nicht so gut geklappt hat, da hatte immer irgendwer keinen Ton oder irgendeine Verzögerung drin, sind wir auf Teams gewechselt und das hat relativ gut geklappt, haben wir also vorher getestet und dann waren wir quasi als restliche Ausschussmitglieder per Teams eingewählt in einen Raum und der Raum wurde dann von der Firma des Vorsitzenden zur Verfügung gestellt, da sind die Prüflinge reingekommen und er war auch vor Ort und dann gab es dort zwei Projektionen, zum einen wurde tatsächlich in diesem Raum einmal ein Bildschirm mit der Teams-Darstellung projiziert, wo unsere Gesichter zu sehen waren, sodass die Prüflinge uns sehen konnten. So als Kacheln dann wurde, irgendwie. Genau, genau, als Kacheln, genau. Und dann wurde noch der Beamer, es gab noch einen Beamer vor Ort, also die Präsentation wurde auch noch lokal projiziert, aber die wurde uns gleichzeitig auch noch freigegeben per Screensharing, sodass wir die auch so verfolgen konnten. Aber wenn der Prüfling jetzt seinen eigenen Laptop anschließt, dann muss der doch da auch Teams laufen haben, um die Präsentation teilen zu können? Fragezeichen. Genau, so schien das auch gewesen zu sein. Teilweise hatten die aber auch USB-Sticks und haben das dann auf den Rechner des Vorsitzenden geworfen. Okay. Wenn die nicht, aber tatsächlich schien das so gewesen zu sein. Ich weiß gar nicht, ob er die Prüflinge vorher informiert hat, dass sie vielleicht mal Teams installieren oder so. Aber ich meine, es geht sogar auch direkt im Browser. Wahrscheinlich reicht sogar einfach nur ein Link, auf den man klicken kann. Mhm, das könnte sein, ja. Genau. Und das war eigentlich ganz interessant. Bei der ersten Sitzung, bei der ich dabei war, war das so, dass die Präsentation lokal projiziert wurde. Das hat aber nicht wirklich geklappt, sag ich mal. Also ja. das hat nicht so richtig. Dann haben die auf ihren Bildschirm geguckt. Beim zweiten Mal hat das funktioniert, da wurde quasi alles projiziert, ne? Das eigene Präsentationsbild plus die Prüfer und man hatte gemerkt, dass das aber den Effekt hatte, dass die Prüflinge überhaupt nicht mehr wussten, wo sie hingucken sollen. Besonders als wir später Fragen gestellt haben, hat man immer so gemerkt, sollen wir jetzt in die Kamera gucken, weil die stand nämlich woanders, ne? Die Prüflinge, auf die war auch noch eine Kamera gerichtet, damit wir die ja sehen konnten. Damit wir nicht nur das Kamerabild, sondern die Prüflinge sehen konnten. Und dann merkte man, die haben immer so hin und her geguckt. Weil wir waren dann als Kacheln an einer ganz anderen Wand. Und die guckten in die Kamera, wollten sie uns jetzt direkt anschauen. Das war sehr interessant zu beobachten, dass die dann immer in so einen Hin- und Her-Guck-Loop reingekommen sind. Ist ja witzig. Ist denn das, ja, ich weiß nicht, ob ich es fragen soll, aber ist das rechtlich irgendwie abgeklärt? Wahrscheinlich schon. Ich überlege, wie man sowas machen würde. Also ich würde wahrscheinlich die Prüflinge fragen, ob das quasi in diesem Modus okay ist. Du meinst jetzt, dass sie gefilmt werden? Ja, eben, dass das quasi über Teams auch gestreamt wird. Gute Frage. Denn, nehme ich an, dass der Vorsitzende das vorher geklärt hat. Gehe ich jetzt einfach mal ganz stark von aus. Also wir benutzen ja auch Teams bei uns an der Schule. Und hatten eben auch das Problem mit Notenbesprechung vor, ja, und nach den Osterferien zum Beispiel. Und sind dann den Weg gegangen, wir können das über Teams machen. Und wenn ihr das möchtet, dann sagt einfach ja. Und ansonsten telefonieren wir miteinander, so irgendwie. Und insofern haben wir uns dann da so ein Einverständnis abgeholt. Und die Schüler haben auch gesagt, nee, ja, machen wir hier. Es war also kein Problem. Ich glaube, das wäre rechtlich wahrscheinlich noch so eine saubere Lösung, dass man sagen würde, wenn es okay ist, machen wir das so und wenn nicht, dann müssen wir einen anderen Weg finden, so quasi, wenn man das auf diese Weise machen würde. Kann auch sein, dass das nochmal unter, ich sag mal, besonderen Situationen der Einmaligkeit, dass man da sagt, okay, das ist jetzt hier in dieser besonderen Situation möglich, aber jetzt nicht im Regelbetrieb bei späteren Prüfungen. Generell aber sicherlich finde ich eine interessante Variante, weil sie natürlich auch viel ökonomischer ist, was die einzelnen Prüfungsmitglieder ausgeht. Die könnten natürlich viel flexibler terminlich zur Verfügung stehen, wenn sie zum Beispiel nur für 2-3 Prüfungen an einem Tag extra irgendwo hinfahren müssten. Ist das was anderes, als wenn sie sich aus der Ferne hinzuschalten könnten? Auf jeden Fall. Es gibt ja auch eine Prüferentschädigung, da haben wir ja, glaube ich, noch nicht drüber geredet. Ne? Ja. Also für dieses Ehrenamt gibt es ja eine Entschädigung und da gibt es auch einen Anteil für An- und Abfahrt sozusagen. Mhm. Der entfällt natürlich, ne? Weil man ist ja quasi sofort da. Genau. Die Frage ist dann, wie sieht das mit technischen Problemen aus? Also nehmen wir mal an, der Stream bricht ab mitten in der Präsentation. Gilt die dann als gehalten? Muss man das wiederholen? Ist eine sehr gute Frage. Also ist nicht passiert. Ich weiß, dass es ist nicht passiert. Gott sei Dank. Und ich glaube, das haben wir auch einfach alle gehofft. Ja. Also es ist tatsächlich nicht passiert. Ja, und da kann man wahrscheinlich einfach froh sein. Ja. Ich weiß, in der Fachhochschule ist das geregelt über eine Ordnung und da gilt die Prüfung quasi als nicht durchgeführt. Das muss man dann sofort zurückmelden, der Verwaltung, ne, dem Prüfungsamt quasi sagen, hier, hat nicht funktioniert, ist was kaputt gegangen, dann ist die abgebrochen und muss wiederholt werden. Okay. Ja, ich denke auch, das ist jetzt nur eine Frage, dass man muss einen Modus finden, wie man damit jetzt umgehen möchte. Wenn man jetzt sagt, ich möchte solche Prüfungsformate in irgendeiner Form etablieren, muss man sich überlegen, wie man welche Eventualitäten es da geben kann, welche man irgendwie absichert. Und vielleicht taucht das ja auch gar nicht auf, dieses Problem mit, das Internet bricht komplett zusammen oder bei mir zu Hause brennt auf einmal die Hütte ab während meiner Präsentation. Dann muss ich vielleicht auch einmal auflegen, obwohl es kein technisches Problem gibt. Aber damit kann man sicherlich umgehen dann auch. Nochmal eine Frage zu dieser Teams-Geschichte. Das wurde nämlich, von wem wurde das denn zur Verfügung gestellt? Das wurde von dem Unternehmen zur Verfügung gestellt, des Vorsitzenden. Okay. Zumindest da gingen dann die Einladungen raus, die Links, auf die wir geklickt haben. Okay, also der hat das dann, also die, weißt du, ob es von der IHK Angebote gab oder Ideen oder? Nee, ist mir nicht bekannt. Okay, also ich gehe mal. Ich hatte so den Eindruck, dass das unser Vorsitzender alles selber auf die Beine gestellt hat. Lobenswerterweise. Bei uns, wenn ich jetzt mal unseren Fall dagegen halte, lief es eher klassisch ab. Wir waren alle vor Ort. Trotzdem hat sich die IHK in Bochum sehr viel Mühe gegeben, vor Ort da die Sicherheitskonzepte alle umzusetzen. Das hat angefangen, dass vorm Eingang schon eine Security stand, die einen dann so gefragt hat, wollen Sie zur Prüfung? Dann stand direkt im Eingang ein Handdesinfektionsgerät und hat auch gesagt, bitte reingehen und zur Händedesinfektion. Und dann gab es Wartebereiche, die so durchnummeriert waren, wobei Wartebereich, da stand einfach ein Stuhl, wo man sich hinsetzen konnte. Ja. Und da konnte man sich dann vor der Prüfung hinsetzen, bis man aufgerufen wird. Es gab auch nur einen Weg durch die IHK, nämlich am Eingang rein in diesen Wartebereich, zur Prüfung und dann raus. So, das war ein Weg, den sie da auch auf dem Boden mit so Pfeilen markiert haben. Innerhalb der IHK war Maskenpflicht. Und dann ist man irgendwann aufgerufen worden, beziehungsweise wir sind dann hingegangen in diesen Wartebereich und haben eben den Prüfling abgeholt in so einen Seminarraum. Und da stand dann ein Tisch und da konnte er sich dann aufbauen und den Rechner soweit vorbereiten. Zusätzlich stand noch Desinfektionsmittel da bereit, sodass wir nach jeder Prüfung den Tisch einmal desinfiziert haben. Und dann konnte die Prüfung durchgeführt werden. Innerhalb des Prüfungsraumes bestand dann keine Maskenpflicht mehr, aber auch kein Gebot, sie abzunehmen. Also das konnte jeder Prüfling selber entscheiden und auch jeder aus dem Ausschuss konnte das für sich überlegen. Kann ja sein, dass man sagt, ich bin Risikogruppe, wobei als Risikogruppe eine Maske aufhaben ist ja auch nicht so sinnvoll. Wenn man sagt, ich bin Risikogruppe, ja, sollte man den anderen sagen, bitte setz eine Maske auf. Genau. Fällt mir jetzt zumindest ein. Der ein oder andere Prüfling als auch im Ausschuss hatte dann eine Maske auf. Aber das war jetzt nicht so konsistent, dass alle immer oder nie eine auf hatten. Das war tatsächlich so ein bisschen Freestyle, sage ich jetzt mal, wie sie die dann gehalten haben. Ja, dann wurde die Prüfung also abgenommen. Das heißt, erst war die Präsentation und dann war das Fachgespräch. Insofern auch ein bisschen anders, weil ansonsten haben wir immer, wenn man sich das so als Raum vorstellt, wir sitzen hinten im Raum, vorne ist die Präsentation und vorne ist eben auch der Tisch mit dem Laptop und von da aus hat man dann die Präsentation durchgeführt. Und wir haben sonst immer noch etwas weiter vorne einen Tisch dann platziert, dass der Prüfling näher bei uns ist und man eine etwas gemütlichere Gesprächsatmosphäre hat fürs anschließende Fachgespräch, dass man nicht so einmal durch den Raum rufen muss. Darauf haben wir jetzt verzichtet aufgrund der Abstandsregelung und haben uns tatsächlich quer durch den Raum dann unterhalten. War aber auch möglich, waren ja nur 4 Personen im Raum, hat also auch in dieser Form dann geklappt. Anschließend das Gespräch konnten die Prüflinge dann, haben ihn freigestellt, sie haben ja gerade präsentiert und haben wir gesagt, können sich hinsetzen oder sie können weiter stehen bleiben bei dem Fachgespräch. Was glaubst du, wie war so der Prozentsatz derjenigen, die sich hingesetzt haben und wie viele sind stehen geblieben während des gesamten Fachgesprächs? Fast alle stehen geblieben? Absolut, ja. Also keiner wollte sich hinsetzen. Ich glaube, das lag nicht an Corona, sondern an so einer Anspannung, die man dann hat. Ja. Und die wird man, glaube ich, besser los, wenn man so ein bisschen steht und man hat jetzt die Präsentation schon gehalten und fühlt sich in der Position vielleicht wohler. Wenn du da sitzt, sitzt du auch nicht gemütlich. Also das ist nicht so selten, dass da jemand sich zurücklehnt und die Füße ausstreckt, sondern die sitzen da sehr angespannt. Und ja, dann hat man da das Fachgespräch und die sind von super gut bis extrem schlecht verlaufen, die Fachgespräche. War also alles dabei. Wie war das bei euch? Ich hatte den Eindruck, dieses Mal war es insgesamt deutlich schlechter als sonst. Mhm. Aber auch schon bei den Projektarbeiten, also bei den Dokumentationen. Also nicht durch die Art der Prüfung, die wir da gemacht haben. Wir hatten auch schon viele, ja, nicht so gute Dokumentationen, die auch formal irgendwie gar nicht mehr den Regeln so entsprachen. Aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass da vielleicht die beratenden Personen nicht so verfügbar waren, wie du das schon angedeutet hast, dass sonst die Azubis da mehr Beratung bekommen bei den Dokumentationen, sodass die jetzt ja durchweg so ein bisschen schlechter waren, hatte ich so den Eindruck. Mhm. Also ich habe jetzt keinen Unterschied festgestellt. Es, wie gesagt, waren super Sachen dabei, aber eben auch schlechte. Und auch bei den schlechten hatte man das in der Dokumentation schon so ein bisschen erahnt. Da gab es jetzt keine Überraschung. Manchmal gibt es das, dass die Dokumentation wirklich schlecht ist und dann merkt man, super geiles Projekt trotzdem, klasse Präsentation. Hat sich jetzt hier immer leider eher bestätigt oder eben auch Gott sei Dank, wenn es eine gute Dokumentation war. Ich glaube aber auch, also wir sprechen dann nach dem ganzen Prozedere immer noch so ein bisschen mit dem Prüfling. Da hatte jetzt keiner irgendwas gesagt, dass Corona in dieser Projektarbeitsphase dazu Probleme geführt hatte. Nur bei einem oder zwei war am Ende hieß es dann, ja, wir konnten keine Abnahme mehr durchführen, weil der Betrieb wurde dann geschlossen und so. Und dann ging es in Homeoffice und Ansprechpartner sind weggebrochen. So, das hat man schon gehört hier und da. Aber das war wirklich eher so zum Ende der Projektbearbeitung, wo es dann um die Abnahme ging. Normalerweise ist das so, wenn wir die Präsentation und das Fachgespräch dann hören, dass man dann sagt am Ende, herzlichen Glückwunsch, Sie haben bestanden. Und leider auch ganz selten, tut mir leid, hat leider nicht gereicht. In diesem Falle jetzt aber nicht, denn, zumindest war das bei uns so, die Präsentationen waren vor den schriftlichen Prüfungen. Und insofern fehlten da jetzt noch Leistungen. Genau. Und wir konnten nur sagen, wie es an diesem Tag abgelaufen ist. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Wie habt ihr das vermittelt oder euch beraten? Oder wie ging es dann da weiter, wenn der Prüfling dann jetzt gesagt hat, so, jetzt ist die Zeit um für das Fachgespräch. 15 Minuten galten da ja jeweils. Was habt ihr dann im Anschluss da gemacht? Genau, dann ist der Prüfling rausgegangen. Und wir haben uns dann quasi remote abgestimmt, was wir denken. ja, haben die Bewertungen eingetragen. Es gibt ja dieses allmächtige Sheet, was quasi unser Vorsitzender hat. Der hält dann die ganzen Bewertungen nach. Und ja, aber den blauen Brief, den berühmten, ne, der ja eigentlich was Gutes ist, ne, weil dann draufsteht, dass man bestanden hat, den konnten wir natürlich auch nicht austeilen. Bei euch ist der blau? Ja, der ist blau. Echt? Okay, bei uns ist das einfach... Der Running Gag. Okay. Der Running Gag ist immer, sie bekommen jetzt von mir den blauen Brief, und dann ist das halt eben die Bescheinigung, dass man bestanden hat, die man dann mitnehmen kann zum Betrieb, um zu sagen, hier, ich bin jetzt fertiger Fachinformatiker, bitte geben Sie mir mehr Geld, mhm, oder so. Ne? Also den Brief konnten wir natürlich auch nicht ausgeben diesmal. Wir haben vor der ersten Prüfung haben wir mit der IHK telefoniert und die haben uns gesagt, wir dürfen aber jetzt zumindest den Prüflingen sagen, dass sie bestanden haben. Also wie bei euch auch, dass das alles gut gelaufen ist soweit, sodass die zumindest wussten, ja, das war in Ordnung jetzt. Ist das in einem blauen Brief, ich bin an diesem blauen Brief so begeistert, ist es ein blauer Briefumschlag oder ist das Papier blau? Das ist ein blaues Formular. Ich meine, das steht sogar da in der Prüfungsordnung so drin, als in Klammern blauer Brief oder sowas. Ich meine, ich hätte das da heute noch gesehen. Ja, das ist ein blaues Formular. Wir geben einen Schrieb einfach drauf, wo man dann ankreuzen kann, Sie haben die Prüfung bestanden, nicht bestanden. Dann machen wir das Kreuz an der richtigen Stelle und der Vorsitzende unterschreibt das. Es ist aber nicht blau, sondern einfach ein weißer Zettel. Und wie du sagtest, geht man dann damit direkt zum Chef und sagt, bitte mehr Geld. Genau, hier bei uns steht hier in der Handreichung vorläufige Prüfungsbescheinigung in Klammern blau. Oh. Ja, die ist blau. Sehr schön. So einheitlich ist es dann doch nicht. Aber was auf alle Fälle einheitlich ist, sind die schriftlichen Prüfungen. Haben wir noch was zu den Präsentationen? Zu dem Fachgespräch, was wir vergessen haben? Ja, vielleicht noch mal, weil du gerade so sagtest, ja, die Prüflinge sind angespannt und so weiter. Das ist so. Aber ich muss zugeben, dass ich das Gefühl hatte, durch die Remote-Situation hat man das viel schlechter mitbekommen. Also ich als Prüfer, der remote unterwegs war, hatte viel schlechteres Gefühl für die Menschen, die da standen. Zum einen gab es halt ein Kamerabild von denen, da habe ich die so als Ganzes gesehen. Ne, da hat man gar nicht so das Gesicht gesehen mit den üblichen Regungen, die man beim nervösen Prüfling so hat, ne, wo man sehen kann, transpirieren die, sind die rot, ne, zittern die vielleicht ein bisschen, wo man dann auch sehen kann, man muss vielleicht ein bisschen mehr drauf eingehen, ein bisschen ruhiger reden, ne, das Übliche, was man da so als Prüfer machen kann. Und das konnte ich sehr schlecht erkennen. Also das war für mich wirklich schwierig zu sehen, wie ist jetzt der Stresslevel bei denen? Also sind die jetzt einfach so vom Naturell fahrig, aber eigentlich locker? Oder sind die jetzt total nervös und aufgeregt? Und das fand ich schon etwas, das war eine Dimension, die hat mir so ein bisschen gefehlt. Ne? Dass ich so ein bisschen Feeling für die Leute bekommen habe. Ja, also Reaktionen einfach schlechter erkennbar. War auch häufig so, dass dann der Vorsitzende, der ja vor Ort war, dann nachdem der Prüfling raus war, gesagt hat, ja, der war sehr nervös. Mhm. Und dann ist man so, hä, wirklich? Wirkt der jetzt gar nicht so über das Kamerabild? Das fand ich noch ein sehr interessanter Effekt. Und dann hatten wir vielleicht doch als weiteren Effekt, den ich auch interessant fand, war, dass gerade in den ersten Prüfungstagen der Ablauf deutlich länger war. Also wir haben irgendwie diesen Prüfungsplan überhaupt nicht halten können. Zum einen, weil klar, jeder kommt mit seinem Notebook rein und das Setup, bis das Screensharing lief, das dauert dann auch manchmal sogar länger, als nur den Beamer hinlaufen zu kriegen. Das ist ja auch meistens schon schlimm genug. Und dann hatten wir dann noch so eine interessante Konstellation, dass die Prüfung am ersten Prüfungstag im dritten Stock des Unternehmens stattfand. Die Prüflinge sich dort aber nicht frei bewegen durften in dem Unternehmen. Die mussten also quasi mit Maske zum Prüfungsraum gehen und die mussten aber alle in der Lobby des Unternehmens warten. Das heißt, nach jeder Prüfung wurde der Prüfling von dem Vorsitzenden rausgeleitet, drei Stockwerke runter. Und dann hat er den nächsten mitgebracht, drei Stockwerke hoch. Ne? Und das hat natürlich zu kompletten Verzögerungen des Planes geführt. Mhm. Also auch nicht so perfekt. Bei den anderen Prüfungstagen waren dann Räume im Erdgeschoss. Da ging das dann deutlich fluffiger und man hatte irgendwie auch den Eindruck, dass das dann alles nicht mehr so verzögert war. Aber ich würde sagen, mein größtes Takeaway von dieser Art Prüfung war, ja, nicht so richtig mitzubekommen, wie fühlen die sich. Und wenn ich in der Fachhochschule jetzt Online-Kolloquien oder Prüfungen mache, dann ist das oft so, dass die Studierenden vor ihrem Notebook sitzen, ganz nah an der Kamera. Und da sehe ich viel mehr. Und hier war das wirklich so, ich hatte so eine Totale von denen weiter entfernt. Und das war echt, ja, für die Empathie, die Prüfer-Empathie, die man da so rüberbringen will, war das nicht so gut. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Wobei ich vielleicht noch denken würde, das könnte noch so einen Unterschied machen, ob ich jetzt Kopfhörer aufhabe oder das Gegenüber ein Headset benutzt und wie dicht ist jetzt zum Beispiel die Stimme bei mir am Ohr? Wie gut kommt das rüber? Da kann man, glaube ich, auch viel schon an Unsicherheit und vielleicht so ein bisschen Zittern in der Stimme könnte man rauslesen und hören. Aber du hast schon recht, man nimmt viel mehr noch wahr in dieser Präsentationssituation auch alleine, wenn zum Beispiel der Prüfling sich vor seine Präsentation stellt und ich gucke einfach mal so ein bisschen rechts, links, dann merkt er, oh, ich stehe im Weg und geht beiseite. Wenn der das die ganze Zeit vor der Kamera macht, weiß ich nicht, ob er darauf achtet. Auch wer ist jetzt quasi sein Fokus, also der, der vor Ort steht oder sitzt oder eben die Gruppe, die auf den Kacheln da reinguckt. Und was mir auch noch schwerfallen würde, ist, glaube ich, naja, man hat natürlicherweise eine gewisse technische Distanz, ob man dann vielleicht mal eher so aus dem Fenster gucken würde, gelangweilt oder das Handy rausholen würde, gerade wenn es vielleicht die fünfte, sechste Präsentation ist und man sich dann vielleicht eher so gehen lassen würde, was man dann vor Ort, weil die Person ist ja anwesend, nie machen würde, weil das einfach unhöflich ist. Also das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass das so eine Schwierigkeit von diesen Remote-Szenarien ist. Tatsächlich hatten wir in der ersten Prüfung auch noch das Setup, dass die Prüflinge eine Handmikro hatten. Ach so. Das haben wir dann später abgeschafft. Das konnte man schon etwas weiter entfernt halten. Genau, man konnte das einfach so auch in Bauchhöhe halten. Das war in Ordnung. Aber da hatten wir bei einem Prüfling den Effekt, dass der Handkarten hatte. Und dann hat er quasi das Handmikro und die Handkarten gleichzeitig gehalten und beim Reden hat er ständig die Handkarten gegen dieses Mikro gekloppt. Und der war überhaupt nicht zu verstehen. Und bis wir dann als Remote-Prüfer auf uns aufmerksam gemacht haben, hallo, wir können den gar nicht verstehen, wir waren nämlich gemutet, das machte dann der Vorsitzende immer sehr freundlicherweise, er hat uns dann gemutet, damit da nicht irgendwelche versehentlichen Geräusche reinkamen. Aber da musste man erst auf sich aufmerksam machen, dass sich dann eine Kollegin freigeschaltet hat und gesagt hat, wir verstehen sie gar nicht, sie hauen dauernd vor das Handmikro. Also auch das, das sind so spezielle Effekte, die man nur in so einer Remote-Situation, glaube ich, hat. Ja, schräg. Also stimmt. Vor allem, weil man es ja nicht selber merkt. Wenn man das gegen das Mikro haut, dann hört man das ja nicht. Und auf der anderen Seite kann das einfach Terror sein, Also wenn man das im Ohr dann hört. Ja, kommen wir zu den schriftlichen Prüfungen. Wieder ein Teil, bei dem wir als Ausschüsse normalerweise nicht viel mit an der Brause haben. Die werden also von der IHK organisiert, durchgeführt. Die beauftragen, glaube ich, auch ein Unternehmen ist das, was diese Aufgaben erstellt und auch Musterlösungen dafür. Und ich weiß nicht, ob es mir die Prüflinge irgendwie glauben, aber tatsächlich, ich weiß nie, welche Aufgaben drankommen. Das weiß man nicht. Das ist alles irgendwie geheim, da wird nichts durchgestochen, sodass man dann nochmal einen Tag vor der Prüfung sagen könnte, guckt euch nochmal XY an, sondern wir wissen es tatsächlich nicht, was drankommt. Und diesmal habe ich zumindest mitbekommen, dass es ein bisschen schwierige Situation gab, die Prüfung durchzuführen, weil die Raumsituation eben komplizierter war. Sonst ist man immer häufig an Schulen rangegangen. Das war jetzt wohl auch schwieriger, weil einige Schulen gesagt haben, nee, geht nicht, wir brauchen die Räume selber. Aufgrund der Distanz, die man da einhalten sollte, brauchte man da insgesamt mehr Räume. Bei unserer Schule war das nicht der Fall, weil wir auch viele Klassen einfach remote-only hatten. Hatten wir da Räume über, konnten das also bei uns teilweise dann durchführen, worüber die IHK dann auch recht froh war. Und ja, dann werden 3 große Aufgaben erledigt in 90 Minuten, 90 Minuten und 60 Minuten. Und diese dritte Aufgabe, 60 Minuten, wo es sich hauptsächlich um wirtschaftliche Themen handelt, die werden automatisch normalerweise korrigiert. Das ist so eine Art Multiple Choice, wo man ankreuzt und das kann man dann automatisch lösen. Ich glaube, die nennen das gebundene Aufgaben, weil die Lösung schon feststeht. Da kann man jetzt nicht groß interpretieren, sondern ist richtig oder falsch. Wir wurden gefragt, ob wir das selber korrigieren wollen oder ob das diese Auswertegesellschaft machen soll. Wurdet ihr da auch gefragt, wie ihr da das handhaben wollt? Ja, genau die Frage stand bei uns auch im Raum. Ich habe tatsächlich, als das gefragt wurde, gar nicht verstanden, warum. Ist mir überhaupt nicht klar gewesen, aber wir haben alle reflexartig gesagt, nee, warum denn? Ja. Also ja, wenn ne, ich glaube, es ging da so ein bisschen um Zeitökonomie. Wenn wir es selber gemacht hätten, dann wäre die Reihenfolge wieder ein bisschen normaler gewesen und die Endnote schneller vielleicht festzulegen gewesen. Aber da hatte auch keiner Lust drauf, diese Wirtschafts- und Sozialkundearbeiten da zu korrigieren tatsächlich. Also ich habe. Da hat man ja schon mit den anderen genug zu tun. Ich habe es, beziehungsweise unser Vorsitzender wurde angeschrieben und gefragt, der hat die Frage überhaupt nicht verstanden. Und erst ja, als wir drüber gesprochen haben und du mir das erzählt hattest, da wusste ich, ach, das meinen die damit, mit dieser Korrektur-Auswertegesellschaft. Wir haben sonst nie was mit diesem Laden da zu tun, weil es eben automatisch passiert. Wir haben auch mit diesen Aufgaben normalerweise nichts zu tun, weil die eben automatisch korrigiert werden. Und zumindest in meinem Fall unterrichte ich das auch nicht, sondern das machen eben andere Kollegen. Also auch inhaltlich habe ich da nichts mit zu tun. Und ja, insofern haben wir dann auch gesagt, nee, lass das mal diese automatische Auswertegesellschaft machen. Und was ich jetzt besonders skurril finde, ist, diese automatische Auswertung dauert um Längen länger, als wenn wir uns einfach diese Bögen genommen hätten, um da mal einmal anzukreuzen. Wir kriegen jetzt die Ergebnisse am 10. Juli, also so anderthalb Monate oder einen Monat nach dem Fachgespräch kriegen wir dann diese Ergebnisse. Ich weiß nicht, warum das so lange dauert. Genau, und der wurde uns auch genannt, der Termin, witzigerweise 10. Juli. Ja. Vielleicht ist das dann auch wieder so ein einheitliches Ding und da müssen wir dann irgendwann nochmal zusammenkommen und am Ende dann alle Noten, alle Prüfungsteile zusammenfassen, diese Niederschrift erzeugen und dann steht auch die Endnote fest. Die schriftlichen Prüfungen, die sonst so da anstanden, also interessant ist meist noch die GA1, nennt die sich, ganzheitliche Aufgabe 1, die sich sehr um die Themen, die für den Anwendungsentwickler spezifisch sind, drehen. Also so klassische Softwareentwicklungsaufgaben. Ich habe mir mal aufgeschrieben, was es da so für Aufgaben gab. Es gab einen Netzplan, nennt sich das. Also ist so eine Art Projektplanungsding, wo man einzelne Vorgänge aufschreibt, die hängen voneinander ab. Einer muss vor einem anderen sein und der dauert so lange und dann muss man da so einen kritischen Pfad einmalen. Ist mittlerweile eine beliebte Aufgabe, kommt ein sehr Klassiker. Häufig dran. Mag ich überhaupt nicht. Ist ätzend zu korrigieren. Machen die meisten aber richtig. Also kriegen viele Das ist doch der Vorteil daran. Genau. Dann gibt es eine Aufgabe, die der Programmierer nicht so gerne macht, nämlich Programmieren. ist also so, die kriegen fünf Aufgaben, oder sie müssen aber nur vier bearbeiten, können also eine streichen. Und eine beliebte Aufgabe ist die Programmieraufgabe, die man nicht so gerne macht. Auch das wieder mag am Prüfungsformat liegen, denn sonst programmiert man nie auf Papier und jetzt muss man es auf einmal machen. Da muss man also seinen Algorithmus auf Papier runterkritzeln, kann ihn nicht ausführen, kann ihn nicht testen, sondern muss das rein gedanklich lösen, das Problem. Es war ein Kompressionsalgorithmus, wo man so eine, das ist eine Lauflängenkodierung, wo man, also wenn mehrere Buchstaben aufeinander folgen, sagt man nicht A, A, A, A, A, sondern 5A, also eine Anzahl der Buchstaben, die da kommen und das musste man runterprogrammieren. Ich fand das jetzt nicht so kompliziert. Haben auch ein paar gemacht, aber viele haben es dann auch wieder gestrichen. Habt ihr die schon korrigiert, die Aufgaben selbst? Bist du da involviert? Nee, ich habe sie nicht gesehen. Wir haben einen Termin gehabt, der ist auch Mitte Juli, nämlich genau, wenn diese Viso-Prüfungen korrigiert sind, war so der Gedanke dahinter, bei dem wir uns dann zusammensetzen und die alle quasi als gemeinsamen Kraftakt wegkorrigieren und dann hätten wir quasi danach auch noch direkt die Noten festgelegt. Ich sag hätte, weil ich persönlich bin aus privaten Gründen, meine Töchter sind dann zu Hause, muss sie leider meinen Ausschuss diesmal im Stich lassen. Mhm. Das heißt, die müssen das allein. Jemand anders muss die Programmieraufgaben korrigieren diesmal. Ja, machst du das so sonst immer? Ich mach das sonst eigentlich immer ganz gerne, ja. Mhm. Das ist so. Das bin ich ja eh gewohnt quasi von der Fachhochschule, deswegen korrigiere ich die immer ganz gerne. Mhm. Ja, ich find's die insofern brauchen auch immer recht lang zu korrigieren, genau. Finde ich. Das ist nicht so eine klassische Aufgabe, wo man sagt, da gibt es nur eine Lösung, genau. Sondern häufig findet man auch ganz interessante Lösungen, wo man erstmal auf den ersten Blick sagen würde, das kann auch nicht im Leben nicht hinhauen. Und dann, doch, irgendwie ergibt das schon Sinn, kann man schon so machen. Und deswegen, die sind schon tatsächlich interessant, aber wie du sagst, wirklich zeitaufwendig, weil man muss sich da reindenken und jeder denkt wieder so ein bisschen anders, wie er das Problem lösen mag. Und die Musterlösung, die man da hält, ist manchmal noch wieder eine andere Idee, die der Aufgabensteller dann da verfolgt hat. Hinzu kommt auch leider auch fehlerhaft. Genau, auch da gibt es immer mal wieder Fehler in den Lösungen. Was noch hinzukommt jetzt bei dem algorithmischen Problem, man muss das auch noch irgendwie handschriftlich entziffern. Also da gibt es auch manchmal Herausforderungen. Und gerade auch, wenn man das so auf Papier programmiert, das sind so ganz simple Dinge. Bei einem Texteditor, wenn ich eine Zeile einfügen möchte, gehe ich ans Ende und drücke Enter. Dann habe ich eine neue Zeile. Auf Papier geht das nicht. Und dann gibt es so Konstruktionen wie, ich schreibe das irgendwie so dazwischen gequetscht oder daneben und dann wird das mit Sternchen. So einem Pfeil da eingefügt, das beliebte genau. Sternchen. Also so Probleme, die eigentlich unnütz sind und es dann nochmal zusätzlich erschweren eigentlich. Ja. Genug gejammert, so ist es halt. So. Nächste Thema fand ich super. Da ging es nämlich um MVC. Das Architekturmuster, Model View Controller, super alt, gut abgehangen, findet man immer mal wieder überall, würde ich jetzt mal so behaupten, in ganz vielen Varianten, aber da ging es jetzt so um die Urform. Auch dieses Modell, wenn man da mal im Wikipedia-Artikel nachschaut, gibt es eben MVC mit Pfeilen verbunden und dann sollte man diese Pfeile da beschriften. Dann wurde das Ganze umgesetzt in einem Klassenmodell. Das sollte man ergänzen. Da haben bei den Klassen verschiedene Vererbungs- und Aggregationsbeziehungen gefehlt. Und man sollte einzelne Bestandteile davon dann auch programmieren. Und man sollte auch noch in einem Sequenzdiagramm darlegen, wie einzelne Elemente da initialisiert werden und wie die miteinander kommunizieren. Also hat mir echt gut gefallen, die Aufgabe. War auf so ganz unterschiedlichen Ebenen hat die sich dem Problem insgesamt gewidmet und das werde ich werde mich wahrscheinlich im Unterricht davon mal inspirieren lassen, wenn ich das Thema mal durchnehme. Klingt echt gut. Vierte und fünfte Aufgabe sind klassischerweise immer irgendwas mit Datenbanken. Es gibt ein ER-Modell in der vierten Aufgabe und SQL-Aufgaben in der fünften. Das sind eigentlich auch, ist eine sichere Bank, kommt immer dran, kann man gut üben. Fand ich in diesem Falle auch wieder einigermaßen fair. Bei der SQL-Aufgabe war die Musterlösung super kompliziert. Ich habe von den Prüflingen deutlich elegantere Versionen entdeckt, die mir dann auch besser gefallen haben, die ich dann auch besser nachvollziehen konnte. Als die hatten dann so korrelierende Subselects, irgendwie drei Stück dann auch so ineinander, super kompliziert, deswegen haben sie auch so viele Zeilen dann gebraucht und die Prüflinge habe ich dann in ein, zwei Lösungen gesehen, das hat mir irgendwie dann besser gefallen. Da war die Lösung übrigens auch, zumindest meiner Auffassung nach, nicht vollständig, da hat ein Aspekt gefehlt und inhaltlich drehte es sich, ich weiß nicht, wann die Prüfungen erstellt werden, aber es passte thematisch, es ging nämlich um Patienten und Belegungen in Krankenhäusern. Sehr schön. Da sollte man herausfinden, welche Betten zu einem gewissen Zeitpunkt alle noch nicht belegt sind. Also ich vermute mal, die Aufgaben sind schon zeitlich deutlich weiter vor Corona entstanden, aber so hat es irgendwie dann doch gepasst, auch wenn es so ein bisschen schwarzer Humor vielleicht war. Feststellung der Schlussnote. Also erst wenn die Prüfungen jetzt durch sind und wir den Wirtschaftsteil auch haben, können wir die Schlussnote festlegen. Wir treffen uns jetzt Ende Juli nochmal dafür. Kommen wir nochmal als Ausschuss zusammen, gucken dann, was die Ergebnisse sind. Die IHK schickt dann die Unterlagen, die dafür nötig sind. an die Stelle, wo wir die Prüfung durchführen, also die Sitzung durchführen. Und dann wandert das irgendwie wieder zurück und irgendwann kriegen dann auch die Prüflinge Bescheid. Auf welchem Wege weiß ich jetzt gar nicht. Ich hoffe mal per Post und per Mail, wie sie abgeschnitten haben und wo sie jetzt dann ihr Abschlusszeugnis bekommen. Das schulische Zeugnis haben sie schon. Das von der IHK für den beruflichen Teil, das würde jetzt noch fehlen. Wie findet ihr die Schlussnote? Ihr habt jetzt auch nochmal dann die Sitzung, wo du aber leider nicht dabei bist. Genau. Okay. Also ich denke, sind die Klausuren ja korrigiert und dann werden wir die zusammenschmeißen. Dann ist ja quasi die Gewichtung relativ klar definiert von den einzelnen Teilprüfungen. Und dann wird sich das im allmächtigen Excel-Sheet des Vorsitzenden ergeben. Ja, genau. Also das ist wirklich nur noch pro forma Noten eintragen und dann die Note da auf das Papier eintragen. Genau. Gibt jetzt ein kleines Problem, was wir sonst bei einer Präsentation und im Fachgespräch noch so haben, ist, ja, was ist denn bei so Randnoten? Jemand, der jetzt so irgendwie einen Punkt an der nächsten Notenstufe liegt, da sagen wir auch, also so genau auf den Prozentpunkt können wir das gar nicht objektiv beurteilen. Da suchen wir dann irgendwie den Punkt und finden den dann auch. Genau. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt auch möglich ist in irgendeiner Form oder wie schwierig das jetzt ist, sich noch an die Präsentation zu erinnern und da nachträglich was zu ändern. Die schriftlichen Prüfungen, die sind ja jetzt beurteilt. Also ich hoffe mal, dass es diesen Fall nicht so sehr geben wird oder dass wir da dann eine Lösung finden im Sinne des Prüflings. Also das findet natürlich fast ausschließlich immer in die Richtung statt zur besseren Note. Also wir suchen jetzt nicht den Prozentpunkt in die schlechtere Note rein. Ist also nicht der Fall, sondern wir gucken dann immer, keine Ahnung, gerade bei so kritischen Noten wie zwischen 5 und 4, ne, die 50%, wenn da 49 oder 48 stehen, da findet man meist noch irgendwie die 2 Prozentpunkte, um auf die 50% zu kommen. Bei einem Fachgespräch und einer Präsentation sind die Noten ja sowieso noch so ein bisschen weicher insgesamt. Genau. Also, wie war jetzt da die Stilistik, die Aussprache und so weiter? Da kann man immer noch ein bisschen dann was regulieren und das würde jetzt so ein bisschen wegfallen. Das stimmt. Also wir hätten jetzt noch den Vorteil, dass man die Klausurkorrektur direkt in einem Termin hat. Ne, aber wie du schon sagst, in der Klausur, da hat man doch schon eher ein Schema und da ist es doch schon schwieriger, nochmal eben so einen Punkt zu finden, weil man muss ja natürlich aufpassen, dass man dann nicht bei einem plötzlich 2 Punkte findet, die man bei einem anderen Prüfling abzieht. Man muss ja auch weiterhin auf die Gleichbehandlung achten. Das geht natürlich bei einer Präsentation viel besser, da hast du schon recht. Ja, ich bin mal gespannt, wie es bei euch so abläuft. Bei den schriftlichen fällt mir jetzt noch ein, die Ergebnisse waren erstaunlich schlecht. Also wir hatten Aufgaben, die größtenteils nicht bearbeitet wurden. Und das ist einfach der GAU, denn da kann ich nichts finden. Wenn da große Aufgabenteile nicht bearbeitet werden, dann finde ich da nichts. Und da wird es bei einigen sehr eng, beziehungsweise wenn die schriftliche Prüfung nicht bestanden wurde, gibt es auch die Möglichkeit, nur die zu wiederholen. Also dann kann man auch noch sagen, dann komm einfach mal nochmal wieder nach einem halben Jahr und mach nur die schriftliche Prüfung nochmal. Das ganze Projekt musst du jetzt nicht nochmal durchführen. Denn das haben sie ja eigentlich bestanden. Gibt es nicht auch irgendeine mündliche Wiederholungsprüfung? Na, so eine mündliche Ergänzungsprüfung gibt es. Genau, die Ergänzungsprüfung, stimmt. Die wird allerdings, habe ich auch nicht häufig erlebt, regulär im Anschluss des Fachgespräches durchgeführt. Wenn, glaube ich, tatsächlich schriftliche Leistungen eventuell nicht ausreichend waren. Ja. Ich weiß nicht, ob wir dann, oh Gott, ja, mal nachfragen, uns das auch noch bevorsteht, dass wir uns dann, wenn es dann tatsächlich nicht reicht, durch eine Ergänzungsprüfung da nochmal zusammenfinden müssen. Oh Gott, wollen wir es nicht hoffen? Ja, ansonsten muss man da auch nochmal so eine Prüfung machen. Freuen sich die Prüflinge sicherlich auch, dass sie nochmal irgendwo hinkommen dürfen. Und die dauern auch nicht so lange. Das sind, glaube ich, ja, wieder so 10 Minuten. Und ja, ist aber trotzdem nochmal eine zusätzliche Belastung und Stress für alle Beteiligten. Ist aber selten, ne? Also habe ich tatsächlich ja, einmal bisher erlebt. Ja, tatsächlich super selten. Das wird auch versucht, dann bei der Planung immer so zu legen, dass die ganz ans Ende des Tages dann kommen, weil die im Anschluss dann noch die Prüfung, diese mündliche Prüfung nochmal zusätzlich haben. Ich glaube, 2 oder 3 Mal hatte ich es bisher. Und ja, doch schon. Ja. Aber tatsächlich eher selten, hast recht. Das waren die IHK-Prüfungen. Unter koronischen Bedingungen haben wir noch was Wichtiges vergessen oder was Unwichtiges? Ich glaube nicht. Wir haben jetzt eine ganze Menge geredet. Interessant, was mir jetzt noch so aufgefallen ist, dass es doch Unterschiede gibt zwischen Dortmund und Bochum und wahrscheinlich auch dann zwischen den ganzen anderen IHKs in Deutschland. Absolut. Obwohl wir sind ja sehr nah beieinander, ne? Also ja. Das ist schon erstaunlich, was es da für Differenzen gibt. Ich kriege das manchmal so ein bisschen mit, weil bei uns in der Schule gibt es Prüflinge, die in Dortmund, in Bochum und in Essen geprüft werden. Und da höre ich dann wieder so ganz unterschiedliche Aussagen. So im Sinne von, in Dortmund, da müssen wir auf alle Fälle Quelltext mitnehmen zur Präsentation. Die wollen das sehen. So verschiedene Details, wo ich dann sage, ja, kann sein, weiß ich jetzt auch nicht. Also guckt mal da in diese Handreichung rein. Ist gar nicht so einfach, da jetzt konkrete Aussagen zu machen. Im Zweifel sage ich, macht das, was der Ausschuss euch sagt, denn der bewertet euch. Und wenn ihr unsicher seid, fragt euren Ausschuss. Da gibt es ja Möglichkeiten, Kontakte herzustellen. Und zumindest bei uns ist es so, wenn es da Fragen formaler Natur gibt, dann beantworten die gerne. Meist eben dann, ja, aber eh über die Berufsschule in irgendeiner Form. Genau. Der Premium-Tipp ist auf jeden Fall, sich die Handreichung zu besorgen. Die kriegt man alle ergoogelt. Einfach, weiß nicht, für Dortmund kann man eingeben, IT-Berufe, Handreichung, IHK Dortmund, dann kriegt man die. Ja. Und da steht alles drin. Insbesondere sind da auch die Bewertungsschemata drin. Komplett. Ja. Man sieht also, was man machen muss, um welche Punkte zu bekommen. Ich bin immer wieder erstaunt, dass viele Azubis die nicht kennen. Wenn man dann hinterher sagt, haben Sie denn die Handreichung nicht gesehen mit der Bewertungsmatrix? Nee, habe ich noch nie gesehen. Also das ist eigentlich der Premium-Tipp, die sollte eigentlich jeder Azubi kennen und sich einmal anschauen, weil dann weiß man sehr, sehr genau, was erwartet wird und was auf einen zukommt. Absolut, ich gucke nochmal eben. Ich meine nämlich, dass die aus der IHK Essen deutlich weniger umfangreich insgesamt ausgefallen ist. Da ist das irgendwie nur auf wenige Seiten beschränkt. Ich weiß, dass die in Dortmund und in Bochum sehr umfangreich ist, dass da viel drin steht, aber muss nicht überall so sein und wundert mich auch, dass das nicht einheitlich ist. Also das kann man doch jetzt mal einheitlich machen. Jetzt werden doch eh die Berufe nochmal umstrukturiert. Vielleicht kann man da organisationsseitig von den IHKs auch nochmal zumindest einheitlich festlegen, wie das dann jeweils durchgeführt werden soll, so ein Projekt und wie das auch beurteilt werden soll, mit welcher Gewichtung. Das sollte einheitlich sein. Ich werde die Dokumente mal verlinken für Dortmund und für Mittleres Ruhrgebiet. Wer also den Podcast hört, findet das irgendwo in der Beschreibung des Podcasts oder auf der Webseite selbst, aber findet man auch Handreichung, IT-Berufe, IHK und dann die Stadt deiner Wahl hinten eintragen. Dortmund, Essen, Bochum, München, was es sonst noch so alles gibt. Wäre vielleicht auch mal ein interessantes Rechercheprojekt, da die ganzen unterschiedlichen Darstellungen mal zusammenzuführen oder zu finden. Aber da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf und Möglichkeiten. Okay, dann wollen wir es an der Stelle erstmal belassen dabei. Vielen Dank, dass du dabei warst, Sven. Gerne. Das ist ja hier schon über eine Stunde 20 oder länger, Güte, hoffentlich passt das alles ins Internet, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Platz. Ganz hinten hat Google noch eine Ecke für uns freigeräumt und Amazon, da können wir das noch ablegen, das haut hin. Ansonsten wünsche ich allen noch eine angenehme, jetzt von Ferien bedingt vielleicht etwas ruhigere oder stressigere Zeit, je nach Standpunkt sicherlich. Bleibt zu Hause, haltet Abstand, wascht euch die Hände und dann sagen wir einfach mal Ciao.